Und ob Menschen es verstehen, dass das Leben kein Geschenk ist, denn am Ende der Zeit wartet der Tod, der euch fesselt an eine Dimension, in der ihr nicht sein wollt, aber sein müsst. Es war ein Tag wie jeder andere auch, sie setzt sich ans Bett und fesselt sich am Bauch. Sie steht auf, geht einkaufen, kauft alles ohne zu überlegen, packt ihre Karte ohne Arbeit, sie lebt von dem Staat. Und dazu kommt, dass sie keine Freunde hat. Sie braucht dringend Geld, um über die Runden zu kommen. Sie überlegt lange und ist zum Entschluss gekommen, Körper zu verkaufen, um Geld zu verdienen, auf dem Schicksal der realen Welt zu entfliehen. Die Rechnung häufen sich, sie muss jetzt mehr schaffen, um es aus diesem Loch der Schulden zu schaffen. Vom Freier geschwängert, das Kind wächst heran. Wer ist der Vater? Ein freier Mann, ein unbekannter Mann. Wie soll sie es später ihrem Kind erklären, dass es von einem Freier kam? Und wenn man denkt, man hat es geschafft, packt dich das Leben und klaut dir die Kraft. Egal wie stark du bist, bleibt das Leben das Einzigste, was dich fickt. Und wenn man denkt, man hat es geschafft, packt dich das Leben und klaut dir die Kraft. Egal wie stark du bist, bleibt das Leben das Einzigste, was dich fickt. Das Kind wächst heran, sie ist im 7. Monat und schon wieder ein Monat, wo sie kein Lohn hat. Kein Geld zum Essen, sie muss was verdienen. Sie macht wieder Schulden, um Essen zu kriegen. Sie lernt einen Mann kennen, er bietet dir was an. Immer was zu essen, und was will er dann? Er bietet dir was an, etwas zu verkaufen. In Schulden häufen sich, in wen tut sie ihm glauben? Sie hält nicht mehr aus, sie fänden ihr alles, der Kopf unter Wasser. Sie verkauft alles an diesen Mann, wenn's geht, ihre Seele im Wind. Doch was jetzt kommt, sie verkauft ihr eigenes Kind. Im 9. Monat bringt sie ihr Kind zur Welt und findet keinen Trost. Der wartet vor ihrer Tür, um das Kind zu holen. Mach nicht das, was du später bereust und dich nicht mehr an dein Leben mehr freust. Und wenn man denkt, man hat es geschafft, pack dich das Leben und klaut dir die Kraft. Egal wie stark du bist, bleibt das Leben das Einzigste, was dich fickt. Und wenn man denkt, man hat es geschafft, pack dich das Leben und klaut dir die Kraft. Egal wie stark du bist, bleibt das Leben das Einzigste, was dich fickt. Jetzt sie allein, die Schulden sind da. Der Mann, den sie traf, der sein Versprechen dann brach. Ohne Kind, ohne Geld, ohne das, was ihr gefällt. Jetzt ist sie an dem Punkt, wo sie tief runterfällt. Es war ein Tag wie jeder andere auch. Sie setzt sich ans Bett und fesselt sich am Bauch. Sie hält nicht mehr aus, was ergibt Sinn? Ohne Liebe, ohne Geld und ohne Kind. Sie erbettelt Geld, um sich Alkohol zu holen. Sie versank in Tränen und betrank sich im Suff. Wo ist der Schluss? Was ergibt Sinn? Weil ein Mensch ohne alles nichts ist. In diesem Leben hat sie versagt. Doch was kommt danach? Egal was sie bleibt hier nicht stark. Und ob Menschen es verstehen, dass das Leben kein Geschenk ist, denn am Ende der Zeit wartet der Tod, der euch fesselt an eine Dimension, in der ihr nicht sein wollt, aber sein müsst. Und sie sprang, um ihr Leben einen Punkt zu setzen.